Der nationale Vorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias und gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 unterstützte in seiner Stellungnahme vom 24. Oktober den Appell des Vorbereitungskomitees. Er hob hervor, es sei der einmütige Wunsch und das Streben der fortschrittlichen Menschheit, die großen Verdienste von Präsidentin Kim Il-sung und dem Herrn Kim Jong-il um das Gedeihen der TVRK und die Sache für die Souveränität der Menschheit ewig zu glorifizieren. Der Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 werde ein bedeutsamer Anlass dazu, einen großen Aufschwung im Kampf der fortschrittlichen Menschheit für die Verwirklichung der Souveränität in der ganzen Welt herbeizuführen.